geografisch weiter entfernt ist als Trier und Augsburg, die aber in einer Hinsicht nun wiederum gewisse Anklänge an italienische Städte besitzt, einfach in der Weise ganz konkret, weil es eine große deutsche Stadt gewesen ist, mit einer Bevölkerung von bis zu 40.000 in dem Zeitraum, von dem Herr Kostarem sprechen wird. Eine große Stadt, die in der Tat dann auch die größte deutsche Stadt des späten Mittelalters gewesen ist, aber darüber werden Sie im Einzelnen sprechen. Ich möchte über die Verfassung der Stadt Köln im Spätmittelalter sprechen. Sie haben hier einen Zettel. Ich habe überall einige verteilt. Hinten müssen noch welche liegen. Entschuldigung. Geben Sie es rum, dann. Fehlt hier noch was? Nein. Die Verfassung der Stadt Köln im Spätmittelalter. Während die Stadt Köln im 13. und 14. Jahrhundert als größte Stadt Deutschlands ihre Selbstständigkeit gegenüber dem ehemaligen Landesherrn, dem Erzbischof und Kurfürsten von Köln, erkämpfen und behaupten konnte, hatte sich im Inneren der Stadt neben den Führungsgremien des Schöffenkollegs und der Riecherzeche auch der enge und der Weite Rat als Vertretung der Stadt herausgebildet. Das Schöffenkolleg als älteste Verwaltungseinrichtung bestand aus den Beisitzern des erzbischöflichen Hochgerichtes, das auch nach der Vertreibung des Landesherrn aus der Stadt Köln im Jahre 1288 in der Stadt verblieben war. Die Schöffen stammten aus alten, vornehmen, patrizischen Familien der Stadt und waren auf den Erzbischof vereidigt. Daneben bestand als etwas jüngeres Gremium die Riecherzeche, die, wie der Name schon sagt, Genossenschaft der Reichen, deren Verwaltungs- und Führungskompetenzen aus der Aufsicht über den Handel und das Gewerbe entstanden waren und die als Vorläufer des Rates der Gesamtstadt angesehen werden kann. Der Rat schließlich war das jüngste der Verwaltungsgremien der Stadt Köln im Spätmittelalter. Er wird erst 1242 belegt und entwickelte sich neben der Riecherzeche und neben dem Schöffenkolleg. Seine Kompetenzen musste der aus 15 Mitgliedern bestehende Rat sich in Konkurrenz zu den bereits bestehenden zwei Gremien erkämpfen. Ohne Zweifel wurde auch der Rat vorzugsweise aus den Geschlechtern gewählt, war aber weder bloß ein Rat der Geschlechter noch ein Ausschuss der Riecherzeche. Neben diesem aus 15 Personen bestehenden Rat, den wir den engen Rat nennen, bildete sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts ein sogenannter Weiter Rat von zeitweise bis zu 82 Personen, dem auch vornehmlich Mitglieder der städtischen Oberschicht angehörten. Der Weiter Rat beanspruchte ein gewisses Aufsichtsrecht über das städtische Finanzwesen, den für Köln so wichtigen Weinhandel und die Besetzung städtischer Ämter. Wenn man mal vom Weiten Rat absieht, in dem auch einige Mitglieder des Zunftbürgertums saßen, so zählten die Mitglieder der drei Gremien Schöffenkolleg, Riecherzeche und Rat, zu den sogenannten Geschlechtern oder dem Patriziat. So sehr die einzelnen Gremien auch personell untereinander verbunden und verflochten waren, so gab es doch innerhalb des Patriziats Gruppierungen, die untereinander stark verfeindet waren und in blutigen Auseinandersetzungen und in offenem Straßenkampf um die Macht rangen. Im 14. Jahrhundert war aber auch die Gemeinde, die Bürgerschaft, so weit erstarkt, dass sie politisches Mitspracherecht forderte. Die Handwerker, aber auch Kaufleute, waren in Korporationen zusammengeschlossen, die in Köln die Bezeichnung Ämter, Bruderschaften, Gaffeln oder Zünfte trugen und die gewisse Selbstverwaltungsaufgaben innerhalb ihres Gewerbebereichs, der Wirtschaftsaufsicht sowie in sozialen und geselligen Funktionen erfüllten. Zahlreiche Handwerker waren zum Teil zu beträchtlichem Reichtum gelangt, unter anderem durch Handel, und sahen sich vom Rat und den anderen Gremien nicht genügend vertreten. Streitpunkt war vor allem die Finanzpolitik des Rates. Die Bürgerschaft klagte über zu hohe Steuern, über schlechte Finanzverwaltung und Korruption im Rat. Auch glaubte sie, dass der Rat die Interessen der Stadt nach außen hin nicht genügend wahre. Eine erste ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Rat und Ämtern, vor allem dem größten und mitgliederstärksten Amt, der Weber, scheint es schon in den 60er Jahren des 14. Jahrhunderts gegeben zu haben, von dem wir allerdings nicht mehr wissen, als dass sich die Herren von den Geschlechtern, also die Patrizier, und die Weber bewaffnet gegenübergestanden haben. Ein blutiges Gefecht konnte durch einen Schiedsspruch vermieden werden, aber der Gegensatz zwischen dem patrizischen Rat und dem durch sein blühendes Exportgewerbe mächtigen Weberamt blieb bestehen. Im Jahre 1369 erzwangen die Weber die Auslieferung eines gefangenen Straßenräubers und vollzogen dessen Hinrichtung ohne Gerichtsurteil. Diese Eigenmächtigkeit der Weber blieb ungesühnt. Im darauffolgenden Frühjahr, im Jahre 1370, schloss der Rat einen für die Stadt ungünstigen Frieden mit dem fehdelustigen Kölner Ritter Edmund Birkelin, der außerhalb Kölns zahlreiche Kaufleute beraubt und der Stadt großen Schaden zugefügt hatte. Die Weber warfen dem Rat vor, er hätte nicht die Interessen der Stadt vertreten, da der Ritter zahlreiche Verwandte im Kölner Patriziat besitze und die Unterhändler der Stadt darauf, auf diese verwandtschaftlichen Beziehungen, Rücksicht genommen hätten. Die Weber verbanden sich mit den anderen Ämtern und erzwangen durch einen Tumult vor dem Rathaus, dass die drei Ratsherren, die als Unterhändler mit dem Ritter Birkelin gedient hatten, ins Gefängnis geworfen wurden. Auf ähnliche Weise erzwangen die Weber unter ihrem Führer Johann von der Bachstraße kurze Zeit später, dass 8 weitere Ratsherren festgenommen wurden. Nun stellten die Weber, denen sich fast alle Ämter angeschlossen hatten, politische Forderungen. Mit dem Ergebnis, es wurde ein neuer Rat gebildet, dessen Mitglieder zwar auch noch Patrizier, aber keine Schöffen sein durften. Auch die Riecherzeche als Institution wurde entmachtet. Der Weite Rat, der jetzt auf 50 Personen festgelegt wurde, wurde weitgehend mit Zunftbürgern besetzt. In ihm besaßen die Weber ein Übergewicht. Diese Erfolge stiegen den Webern zu Kopf, sodass sie immer neue, weitergehende Forderungen stellten. Unter anderem setzten sie durch, dass die Abgaben auf Wolle ermäßigt und die auf Wein erhöht wurden, wodurch die mit Wein handelnde Oberschicht und die Kaufleute geschädigt wurden. Durch diese Maßnahmen machten sie sich auch bei den Zünften unbeliebt. Eine zeitgenössische, den Patriziern nahestehende Chronik, das Nüwe Buch, spricht von einer Weberherrschaft, von einer Herrschaft der Weber, was von der Literatur weitgehend übernommen wurde. Soweit von einer Herrschaft der Weber zu sprechen, kann man wohl nicht gehen, selbst wenn die Weber mit ihrem, Zitat, allerwärts zur Schau getragenen Hochmut, Ende, die Feindseligkeit der anderen Zünfte weckte. Als die Weber dann ganz offensichtlich gegen geltende Gesetze verstießen, sie befreiten nämlich ein rechtmäßig zum Tode verurteiltes Mitglied des Wollenamtes, nutzten die Geschlechter die Stimmung unter der Bürgerschaft aus und traten zum Kampf gegen die Weber an. Hierbei wurden die Patrizier von mehreren Zünften unterstützt. Die meisten Zünfte wohl blieben neutral, sodass die Weber am 20. November 1371 in blutigem Kampf unterlagen. Die Volkswut, alles was man damit begreifen kann, richtete sich gegen die Weber, sodass der Rat mäßigend eingreifen musste. Der Besitz der getöteten, geflohenen oder gefangenen Weber wurde konfisziert, die Zahl der Webstühle auf 200 beschränkt. In der Stadtverfassung wurde der Zustand von vor 1370, also vor der Weberherrschaft, mit dem Führungsanspruch der Patrizier wiederhergestellt. Die Reaktion der Geschlechter, des von den Geschlechtern besetzten Rates und die Ausschaltung jeden politischen Einflusses der Gemeinde konnte in einer Zeit, in der in zahlreichen anderen Städten die Zünfte und Handwerkerkorporationen Anteil an der Stadtregierung besaßen, nicht von Dauer sein. Eine erneute Auseinandersetzung entspann sich 1395 an einem Streit innerhalb der Geschlechter. Hier standen sich die Partei der Greifen, die ihren Rückhalt im Rat, vor allem im Weiten Rat hatte, und die Partei der Freunde, die von Mitgliedern des Schöffenkollegs und der Riecherzeche getragen wurde, gegenüber. Zunächst siegte die von Hilger von der Stessen geführte Partei der Greifen über die Partei der Freunde. Diese jedoch holte im Januar 1396 zum Gegenschlag aus und vernichtete die Greifen fast vollständig. Die Gemeinde, deren Sympathien auf Seiten der Ratspartei, also der Greifen, lagen, konnte nicht mehr einschreiten. Sie verhielt sich zunächst neutral, da die siegreiche Schöffenpartei versprochen hatte, die Rechte der Bürgerschaft zu wahren. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus. Die Kompetenzen des Weiten Rates, in dem die Zünfte einige Vertreter sitzen hatten, wurden weitgehend ausgeschaltet und auch der enge Rat nur noch mit Mitgliedern der Schöffen- oder Riecherzechenfraktion besetzt. Darüber hinaus wurden Steuerbeschlüsse gefasst, die breite Masse der Bürger stark belastete. Dieses Verhalten der Geschlechter löste bei den Zünften und Ämtern wachsendes Misstrauen aus. Die Zunftbürger versammelten sich aus Angst vor einem Angriff der Geschlechter bewaffnet in ihren Zunfthäusern. In dieser gespannten Situation bedurfte es nur eines Funkens, um eine Explosion herbeizuführen. Als daher Konstantin von Lüßkirchen, der verhasste Führer der Freunde, von Zunfthaus zu Zunfthaus ritt und die Bürger verhöhnte, sie sollten sich nicht um Politik kümmern, sondern nach Hause gehen, zogen die Bürger wutentbrannt in Waffen nach Ersbach, dem Versammlungsort der Geschlechter, und überwältigten diese ohne großes Blutvergießen. Damit, mit diesem Sieg der Gemeinde, endete für Köln die Zeit der Geschlechter oder Patrizierherrschaft. Von 1396 an besaßen die Zünfte und die Gemeinde wenigstens nominell einen starken Einfluss auf die Regierung der Stadt, wobei das patrizische Element allerdings nie ganz ausgeschaltet wurde. Schon wenige Tage nach dem Sieg der Gemeinde über die von der Partei der Freunde geführten Geschlechter trat am 24. Juni 1396 ein provisorischer Rat zusammen, in dem die Kaufleutegesellschaften und die Zünfte ein deutliches Übergewicht besaßen. Von einer gleichzeitig eingesetzten Ratskommission wurde in den folgenden Monaten eine neue Verfassung, Verfassung in Anführungsstrichen, der Stadt Köln, der sogenannte Verbundbrief, erarbeitet, der am 14. September 1396 durch Besiegelung mit den Siegeln der 22 Handwerks- und Kaufleutegaffeln und dem großen Stadtsiegel in Kraft trat. Diese Verfassungsurkunde der Stadt Köln von 1396 verdient es, dass wir sie etwas genauer betrachten. Sie war bis an das Ende des Alten Reiches, genau bis 1796 in Kraft, und galt als das Grundgesetz der Stadt. Sie wurde sogar in der Franzosenzeit, etwa um 1798, nochmals abgeschrieben und nach Paris gesandt, um dem Konvent zu beweisen, dass die Stadt Köln seit alters her eine demokratische Verfassung gehabt habe. Dass also die Einführung der Errungenschaften der Französischen Revolution in Köln völlig überflüssig sei. Zahlreichen Städten des Rheinlandes hat der Verbundbrief als Vorbild für ihre Stadtverfassung gedient. Der Verbundbrief ist, wie der Name schon sagt, ein Verbund, eine Schwureinung, ein Vertrag zwischen Rat und Gemeinde. Bürgermeister und Rat auf der einen und die Gemeinde, alle zusammen, arm und reich, von allen Ämtern und Gaffelgesellschaften auf der anderen Seite, kommen überein, die in dem Verbundbrief aufgestellten Regeln und Gesetze zu halten. Der Vertrag zwischen Rat und Gemeinde umfasst 15 Punkte, von denen der erste für die künftige Verfassung von Köln am wichtigsten ist. Dieser Punkt hat etwa folgenden Inhalt: Die Gaffeln, Ämter und Zünfte geloben dem Rat treu zu sein, ihn jederzeit zu unterstützen und ihn seine Geschäfte selbstständig führen zu lassen. Nur bei Kriegserklärungen, Staatsverträgen mit fremden Mächten, bei Verschreibungen von Renten, das heißt der Erhöhung der Stadtschulden, und der Ausgaben größerer Summen soll der Rat verpflichtet sein, 44 Vertreter der Gaffeln zu der Entscheidung hinzuzuziehen. Die anderen Paragraphen des Verbundbriefes befassen sich mit der Wahl und Zusammensetzung des Rates, der Aufrechterhaltung von Friede und Eintracht in der Stadt, der Vermeidung von Unruhen und, das ist auch ganz interessant, der Schaffung einer einheitlichen Bürgerschaft, in der der Stadtadel und die Patrizier keine Sonderrechte mehr genießen sollen. Die gesamte Einwohnerschaft von Köln wurde nach Inkrafttreten des Verbundbriefes verpflichtet, sich innerhalb von 14 Tagen einer von 22 Gaffeln anzuschließen. Gemeint ist natürlich nur die männliche Einwohnerschaft, die als Vollbürger oder Beigesessene einen ehrenhaften Beruf ausübte. Das Gesinde und Gesindel, die Bettler und unehrenhaften Berufe, konnten das Kölner Bürgerrecht nicht erwerben und nicht Mitglied einer Gaffel werden. Diese Gaffeln wurden durch den Verbundbrief zu politischen Korporationen. Etwas Ähnliches hat gestern Herr Kiesling von den Zünften in Augsburg gesagt. Ihre Zahl wird auf 22 festgelegt. Jeder Gaffel waren mehrere Zünfte, Ämter oder sonstige berufsspezifische Gruppierungen zugeordnet. So waren der größten Gaffel, der Wollenweber-Gaffel, auch die Zünfte oder Ämter der Weißgerber, der Tirti-Weber, das sind die, die ein Mischgewebe herstellen, zugeordnet. Der Schuster-Gaffel waren die Ämter der Lohgerber und Holzschuhmacher angegliedert, der Gaffel der Schilderer, das sind ja Anstreicher und Kunstmaler, die Ämter der Wappensticker, Sattelmacher und Glaser. In einigen Gaffeln, den Gaffeln Eisenmarkt, Windeck und Himmelreich, fanden sich die Kaufleutegesellschaften wieder. Jeder der oben beschriebenen Kölner Bürger oder Eingesessenen musste sich einer Gaffel anschließen, wobei die Handwerker die Gaffel wählen mussten, die auch ihr Gewerbe vertrat. Die Kaufleute und die Bürger, die einen nicht zünftigen Beruf ausüben, konnten in eine beliebige Gaffel, auch eine Handwerkergaffel, eintreten. Diese Regelung war für die Zusammensetzung des Rates in der Folgezeit von größter Wichtigkeit. Von und aus den Gaffeln wurde der Rat gewählt. Dabei wählte jede Gaffel 1 bis 2 Ratsherren in den Rat, je nach Größe der Gaffel. Nur die Weber-Gaffel wählte 4 Ratsherren. Von den übrigen Gaffeln stellten 11, 2 und 10 einen Ratsherrn. Sie sehen das auf dem dritten Blatt, das ich Ihnen mit abgezogen habe. Der Rat bestand aus 49 Mitgliedern, von denen aber nur 36 von den Gaffeln gewählt wurden. Die übrigen 13, das sogenannte Gebrech, wählte der Rat dann aus beliebigen Gaffeln. Wie schon vor der sogenannten Zunftrevolution von 1396 betrug die Amtszeit eines Ratsherrn 1 Jahr. Allerdings konnte er nach Ablauf von 2 Jahren wiedergewählt werden. Das gleiche galt für die 2 Bürgermeister, die 2 Rentmeister und die übrigen Ratsbeamten. Da die Ratsherren und Ratsbeamten in der Regel nach 2 Jahren wiedergewählt wurden, bildete sich mit der Zeit ein 3-jähriger Turnus heraus, so dass jedes dritte Jahr die gleichen Personen im Rat saßen. Es ist hier so ausführlich auf diesen Teil der Verfassung des Verbundbriefes von 1396 eingegangen, weil bei erstem Hinsehen in Köln eine wirklich demokratische Verfassung entstanden zu sein scheint. Die Ratsherren wurden von den Gaffelmitgliedern aus den Gaffeln gewählt. Der Rat bestand also aus Vertretern der Gaffeln, das heißt der einzelnen Zünfte, Handwerkerkorporationen und Kaufleutegesellschaften. Jeder Kölner Vollbürger, das heißt als Bürger bei einer Zunft oder Gaffel registrierte Kölner, war wahlberechtigt und wählbar. Die Patrizier besaßen keine Sonderstellung mehr. Sie waren nur insofern im Rat vertreten, als sie von ihren Gaffelgenossen gewählt wurden. Familien, die einen Anspruch auf eine Ratszugehörigkeit geltend machen konnten, gab es nach dem Wortlaut des Verbundbriefes nicht. Alle Regierungsgewalt in der Stadt ging demnach von der Gemeinde, von der in den Gaffeln organisierten Bürgerschaft aus. Darüber hinaus war im Verbundbrief noch eine zusätzliche Sicherung eingebaut, und zwar, dass, wie schon erwähnt, bei besonderen Angelegenheiten wie Kriegszügen und Ausgaben über 1000 Gulden zusätzlich ein Ausschuss der Gaffel gefragt werden musste. In diesen Ausschuss entsandte jede Gaffel 2 Bürger, sodass 44 Bürger dieses Kontrollgremium, die sogenannten 44er, bildeten. Die erste Frage, die wir uns angesichts dieser optimalen demokratischen Verfassung von Köln, jeweils in Anführungsstrichen, aus dem Jahre 1396 zu stellen haben, ist die, ob die in den Gaffeln organisierte Bürgerschaft wirklich im Rat vertreten war, das heißt, ob wirklich Handwerker in den Rat gelangten. Leider geben die erhaltenen Ratslisten nur an, welcher Gaffel der einzelne Ratsherr angehörte, nicht aber, welchen Beruf er wirklich ausübte. Es kann als sicher gelten, dass die Kaufleute-Gaffeln auch Kaufleute oder Rentner in den Rat schickten. Auch die Patrizier hatten sich weitgehend den vornehmen Kaufleute-Gaffeln angeschlossen. Ebenfalls als sicher kann gelten, dass das sogenannte Gebrech, die 13 vom Rat aus beliebigen Gaffeln zuzuwählenden Ratsleute, auch aus der handeltreibenden Oberschicht genommen wurden. Da nun aber nach dem Verbundbrief die Wahl der Gaffel für Kaufleute, Rentiers und reiche Grundbesitzer freistand, hatten viele Kaufleute, vor allem die neu nach Köln gekommenen, eine Handwerkergaffel gewählt und waren ihr beigetreten. Hier, in einer Handwerkergaffel, hatten sie viel eher die Möglichkeit, in den Rat gewählt zu werden, als in einer der Kaufleute-Gaffeln. Ein späthansicher, wohlhabender Kaufmann, der seine Handelsgeschäfte von seinem Kontor aus erledigte und in allen wichtigen Städten Faktoren oder Korrespondenzpartner hatte, war viel eher abkömmlich, das ist der gestern schon genannte Begriff von Max Weber, konnte viel eher sein Geschäft einige Tage in der Woche sich selbst überlassen, als es ein Handwerker konnte. Das war wohl einer der Gründe dafür, dass Handwerker als Vertreter ihrer Gaffel Kaufleute in den Rat schickten. Denn ein Handwerker, der es nicht zum Händler oder Verleger seiner Zunftgenossen gebracht hatte, konnte unmöglich 3 Tage in der Woche, das waren die 3 Ratssitzungstage, von frühmorgens bis in den späten Nachmittag auf dem Rathaus sitzen und überdies noch zusätzlich zeitraubende Ratsämter übernehmen. Der zweite Grund für die Wahl von Kaufleuten durch die Handwerkergaffel war der, dass die Kaufleute in der Regel durch ihre Ausbildung und Kenntnisse eher geeignet schienen, ein Ratsamt zu übernehmen. Für einen Fernhändler war die Teilnahme an der Stadtregierung auch geschäftlich von Nutzen. Es gab wohl keinen Ratsherrn, der nicht eine Reise im Auftrag der Stadt auch für seinen eigenen geschäftlichen Vorteil nutzte. Ein dritter Grund, den man nicht unterschätzen darf, liegt darin, dass ein ehrgeiziger Kaufmann, der in den Rat gewählt werden wollte, sich dieses etwas kosten ließ. Nicht umsonst ergingen immer wieder Verbote, bei der Ratswahl Schmier- und Bestechungsgelder zu zahlen oder zu kostspielige Essen auszurichten. Auch dieses konnte sich ein Handwerker nicht leisten. Und so waren es die Angehörigen der reichen Oberschicht, die von Handwerkern gewählt in den Rat einzogen. Ohne dass das Prinzip der demokratischen Wahl der Ratsherren durch ihre Gaffel und damit die Gesamtheit der Bürger durchbrochen wurde, finden wir schon wieder um etwa 1400 einen weitgehend von Patriziern und Kaufleuten gebildeten Rat vor uns. Die Perpetuierung dieses Zustandes wurde durch eine weitere Schwachstelle des Verbundbriefes begünstigt. Jeder Ratsherr durfte nach 2 Jahren wiedergewählt werden. Da er dies in der Regel auch wurde, bildete sich, wie erwähnt, ein dreijähriger Turnus heraus. Wer einmal im Rat saß, konnte damit rechnen, bis an sein Lebensende jedes dritte Jahr ein Ratsmandat wahrzunehmen. In den Jahren, in denen die Ratsherren nicht im Rat saßen, hatten sie oft Stadtämter inne. Das galt besonders für die Bürgermeister, Rentmeister und Stimmmeister. Die letzteren waren im 15. Jahrhundert für die Verteidigung der Stadt zuständig. Dieser dreijährige Turnus hatte nun zur Folge, dass dreimal 49 Personen, also etwa 150 Personen, innerhalb von 3 Jahren ein Ratsmandat innehatten und somit allgemein als Ratspersonen bezeichnet werden müssen. Da viele Familien mehrere Ratsmitglieder stellten, kann man für das 15. Jahrhundert von ca. 80 Ratsfamilien ausgehen. Die Würde der Bürgermeister teilten sich etwa 20 Familien. Damit ist zwar noch nicht der Zustand von vor 1370 erreicht, wo man von nur 15 Ratsfamilien sprach, aber Ansätze zur Bildung eines neuen Patriziats sind gegeben. Zumal die Zahl der Ratsfamilien im Laufe des 15. Jahrhunderts immer mehr abnahm. Noch eine zweite Frage müssen wir an die Wirksamkeit der Verfassung von 1396 stellen, und zwar, ob die Kontrollmechanismen der Gemeinde gegenüber dem Rat wirksam funktionierten. Ebenso wie die Ratsherren wurden die 44er Gaffelfreunde, die bei besonderen Entscheidungen des Rates hinzugezogen werden mussten, von den Zunftgenossen aus den Gaffeln gewählt. Hier wurden zunächst wirklich Handwerksleute gewählt. Denn 44er zu sein, war ein Ehrenamt für verdiente Handwerksmeister. Auch wurden Entscheidungen über Krieg und Frieden, Kreditaufnahme und Bündnisse nicht alle Tage notwendig, sodass ein Handwerksmeister dieses Amt neben seinem Beruf ohne Schwierigkeiten erledigen konnte. Der Rat war auch nicht allzu sehr daran interessiert, dieses Kontrollgremium der 44er öfter als unbedingt notwendig einzuberufen. Er traf sogar sehr viele Entscheidungen, die in die Kompetenz der 44er gehört hätten selbst. Aus dem Verbundbrief geht nicht hervor, ob für jeden anliegenden Fall neue 44er in den Gaffeln gewählt werden mussten oder ob dieses Amt von einmal Gewählten längere Zeit ausgeübt werden konnte. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts jedenfalls bildeten die 44er ein auf Lebenszeit gewähltes Gremium, das eine Art Zwischeninstanz zwischen Rat und Bürgerschaft darstellte. Sehr schnell erhielt dieses Gremium eigene Privilegien, bekam wie der Rat Sitzungsgelder und näherte sich dem Rat an. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts standen die 44er dem Rat auch politisch nahe, unterstützten seine Entscheidungen fast immer. Ja, einigen der 44er gelang es, in den Rat aufzusteigen und dann das Amt des Ratsherrn und das des 44ers in einer Person zu vereinen. Natürlich war durch eine solche Entwicklung des Gremiums der 44er Gaffelfreunde eine wirksame Kontrolle des Rates ad absurdum geführt. Die lebenslängliche Ratsmitgliedschaft und die Usurpierung des Gremiums der 44er ließen im 15. Jahrhundert den Rat wieder zu einer Obrigkeit werden, die sich einem wirklichen Einfluss und einer Kontrolle durch die Bürgerschaft entzog. Es war im 15. Jahrhundert personell nicht mehr das Patriziat von vor 1396, das die Ratspolitik bestimmte, sondern es hatte sich trotz demokratischer Verfassung eine neue, abgeschlossene, ratsfähige Oberschicht herausgebildet, die viele Verhaltensweisen des alten Patriziats übernahm. Diese neue ratsfähige Oberschicht war nicht ganz so in sich abgeschlossen wie das alte Patriziat, Es gab eine gewisse vertikale Durchlässigkeit, aber trotzdem entfernte sich diese neue, vielfach untereinander verwandte Oberschicht mit ihren Interessen und Problemen von denen der Zunfthandwerker. Im Jahre 1482 gelang es Mitgliedern der alten Geschlechter, vor allem dem Ritter Werner von Lüßkirchen, der schon genannten Familie angehörte, eine Unruhe unter den Zünften dahingehend auszunutzen, dass sich die Gaffeln gegen den Rat verschworen, einen Aufstand machten und den Rat absetzten. Hier ist ganz interessant, dass sich die alten Geschlechter mit den Zünften verbanden, um wieder an die Macht zu kommen. Wie 1370-71 erfolgte nach einem Jahr der Willkürherrschaft eines Gaffelausschusses unter der Leitung dieses Werner von Lüßkirchen ein Umschlag. Die auf Ruhe und Ordnung bedachten Bürger verbanden sich mit dem alten Rat und stellten den alten Zustand wieder her. Die Anführer des Aufstandes wurden hingerichtet und alle Neuerungen rückgängig gemacht. Wieder, und die Parallele zu 1370-71 ist überdeutlich, setzte sich der restaurierte Rat mit seiner repressiven Politik gegenüber der Bürgerschaft ins Unrecht. Die Vorwürfe der Bürger summierten sich erneut, der Rat drehte zu arrogant auf, erhebe ungerechtfertigt hohe Steuern, lasse Rechtsbrüche zu und verschleudere Stadtgelder. Als daher im Jahre 1512 Übergriffe von Ratsherren und Stadtknechten gegen einige Mitglieder der Steinmetzergaffel vorkamen, die eindeutig gegen die verbrieften Rechte der Bürger verstießen, da traten die Gaffeln zusammen, verschworen sich, das heißt, machten einen Einheitsschwur, einen Eid, verschworen sich zusammenzuhalten und stürzten den Rat. Beide Bürgermeister und zahlreiche Ratsherren wurden nach kurzem Prozess hingerichtet, ein neuer Rat gewählt und wie 1396 eine neue Verfassungsurkunde, der sogenannte Transfixbrief, verabschiedet. Die alte Verfassung, der Verbundbrief, sollte nicht aufgehoben, sondern ergänzt und verbessert werden. Wie der Verbundbrief ist der Transfixbrief, das heißt der Brief, der an den Alten angehängt wird, der den Einfluss und die Kontrolle der Bürgerschaft verstärkte, als Vertrag zwischen Obrigkeit und Gemeinde angelegt. Auch er ist mit dem großen Stadtsiegel und den 22 Siegeln der einzelnen Gaffeln besiegelt. Verfolgt man die Verfassungsgeschichte Kölns in der frühen Neuzeit, so stellt man fest, dass schon wenige Jahre nach der blutigen Erneuerung von 1512-13 im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg 1525 wieder Unruhen in der Stadt aufbrachen. Hier bewährte sich allerdings der Vertrag zwischen Obrigkeit und Bürgerschaft, die Unruhe war schnell überwunden. Kritisch, um jetzt wieder einige Generationen vorzugreifen, wurde es für den Rat 1608 und 1610, wo sich der Rat feierlich verpflichten musste, die Bürgerfreiheit zu garantieren. Wieder zwei Generationen später, 1680, konnte ein Manufakturwarenhändler Nikolaus Gülich für 5 Jahre eine Herrschaft der Gaffel errichten. Er scheiterte dann aber an der Unmöglichkeit, die miserable wirtschaftliche und finanzielle Situation, muss man dazu sagen, der Stadt kurzfristig zu verbessern. Allerletzte Auseinandersetzungen zwischen Rat und Bürgerschaft gab es 1785. Die Bürgerschaft warf dem Rat unter anderem vor, die Bestimmungen des Verbundbriefes nicht einzuhalten. Es kam darüber zu einem Prozess beim Reichshofrat in Wien, der dann aber von den politischen Ereignissen überrollt wurde. Denn 1794 besetzten französische Revolutionstruppen die Stadt und 1796 wurde die französische Munizipalverfassung eingeführt, in der eine Vertretung der Bürgerschaft im Rat nicht mehr vorgesehen war. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Referat, das uns auch weiter zeitlich geführt hat. Wir haben also ja unser Seminar beginnen können mit dem frühen Mittelalter und wir sind also jetzt in die frühe Neuzeit hineingelangt. Nicht ohne Grund, glaube ich, gerade bei den deutschen Beispielen scheint es sinnvoll zu sein, so zu verfahren. Ich darf um das Riassunto bitten. Tutti hanno avuto sott'occhio quel riassunto cronologico e hanno visto come si è stabilito su Colonia il dominio dell'arcivescovo e anche hanno visto quali siano le tappe fondamentali che hanno portato alla espulsione dell'arcivescovo dalla città e alla costituzione di un regime comunale autonomo nella città. Questo come preambolo per gli studiosi italiani. La relazione del dottor Lotz Korsbaren parte dalla constatazione che il Consiglio degli Scabini è il più antico istituto amministrativo, che deriva dal congruppo dei componenti del Tribunale Vescovile e che rimane in città anche dopo la cacciata del Vescovo nel 1288. Questi Scabini appartenevano alle famiglie più ricche ed erano legate da un rapporto di giuramento al Vescovo, che immagino sia stato superato con l'espulsione del Vescovo medesimo. Accanto ad essi c'è la più recente istituzione della Richerzech, cioè l'associazione dei ricchi, dei potenti, la cui competenza e amministrativa e capacità di iniziativa deriva dalla pratica del commercio e dell'artigianato. L'ultimo a comparire è il Consiglio cittadino, che compare nel 1242 composto di 15 membri. Deve farsi posto questo Consiglio fra il Collegio degli Scabini e la Reichersäche e insieme formano il Patriziato. All'inizio del XIV secolo compare anche il Consiglio Largo, così che quel Consiglio precedente prende il nome di Consiglio Stretto. E il Consiglio Largo in qualche momento raggiunge anche gli 82 membri. Questo Consiglio controlla le finanze cittadine, il commercio del vino e il funzionamento, il comportamento dei funzionari comunali. Ne facevano parte anche dei rappresentanti delle corporazioni di mestiere. In seno al patriziato vediamo che ci sono dei gruppi in lotta per il potere, che viene però conteso anche dalla borghesia composta da artigianati e da mercanti uniti in corporazioni che hanno a Colonia il nome di Ämter, che sarebbero officia, ministeri et officia che per noi italiani sono pieni di risonanze, Brüderschaft, fraternitates, oppure Gaffeln o Zünfte. Gaffeln, che è naturalmente un termine intraducibile, assume poi a Colonia un significato particolare. Molti di questi degli iscritti alle corporazioni erano gente che si era notevolmente arricchita, si ritenevano troppo poco considerati dagli organi esistenti, si lamentavano delle tasse, della cattiva gestione delle finanze comunali, della corruzione e della scarsa cura che il Rat, che il Consiglio dimostrava per gli interessi esterni della città. Seri contrasti si manifestano intorno al 1360, di cui sono protagonisti soprattutto i tessitori. C'è una lotta cruente ed armate per le strade, la tensione continua anche negli anni seguenti e porta a una vera e propria rivolta nel 1370, quando il Consiglio conclude degli accordi, dopo che il Consiglio ha concluso degli accordi poco vantaggiosi con un cavaliere che aveva derubato molti mercanti e recato moltissimi danni alla città. Venne allora creato un nuovo consiglio provvisorio di 50 membri, in cui avevano parte anche le corporazioni e in cui i tessitori avevano una posizione prevalente. E da questo consiglio erano esclusi gli scabini. I tessitori avanzavano però continue pretese, volevano abbassare il dazio della lana e alzare quello del vino, che danneggiava naturalmente i proprietari fondiari, e finirono col farsi odiare anche dalle altre corporazioni artigiane. E nel 1371 si giunse a nuovi gravi tumulti, questa volta contro i tessitori, e si ritornò al regime precedente il 1370 sotto la guida del patriziato. I tessitori vennero, direi, molto emarginati, il numero dei telai fu ridotto a 200, ma era una situazione di reazione che non poteva durare, perché nelle altre città tedesche ormai le corporazioni avevano una posizione di potere molto notevole. Nel 1395-96 un contrasto fra le fazioni del patriziato e nuove misure reazionarie provocarono la rivolta delle corporazioni, che riacquistarono le posizioni perdute e nominarono un nuovo consiglio provvisorio che preparò la nuova costituzione della città con il cosiddetto Verbundbrief, breve direi addirittura, di associazione, suggellato con il sigillo delle 22 corporazioni e con quello della città, e che rimase in piedi fino al 1796, e nel 1798 fu mandato a Parigi per dimostrare alla convenzione che a Colonia vigeva un regime democratico perfetto da tempo immemorabile. Potrei dire tra parentesi che anche a Venezia si sosteneva di avere nel 1796 un regime democratico. Il Verbundbrief è un accordo fra il Consiglio e la cittadinanza, la popolazione cittadina, che è basato su 15 punti, uno dei quali impegnava le corporazioni a giurare fedeltà al Consiglio, che avrebbe liberamente amministrato gli affari pubblici, ma si sarebbe aggregato una giunta composta di due rappresentanti di ogni corporazione quando si dovessero decidere cose importanti come il dichiarare una guerra, concludere accordi con potenze straniere, accordi naturalmente commerciali, contrarre dei grossi mutui o fare delle grosse spese. Altri punti qualificanti del Verbundbrief erano diretti a formare della popolazione di Colonia una comunità in cui la nobiltà cittadina e il patriziato non godessero di alcun privilegio. Tutti gli abitanti dovevano iscriversi a una delle 22 Gaffel. Preferisco parlare di Gaffel piuttosto che di corporazioni, perché queste Gaffel, che mi sono fatta spiegare che cos'erano, sono più che corporazioni delle entità politiche in cui vengono raccolte alcune zünfte, cioè alcune corporazioni. Corrispondono un poco a quelle artes che abbiamo anche noi in Italia, che hanno più membra, che raccolgono delle specializzazioni diverse. E da questi tutti gli abitanti dovevano iscriversi. Naturalmente erano esclusi i servi, i malandrini, i mendicanti, coloro che esercitavano delle professioni disonorevoli. Gli 22 Gaffel riunivano, come detto, dunque varie corporazioni. La più grossa era al solito quella dei tessitori, a cui erano subordinate parecchie altre. Così, cioè quelli, per esempio, i fustagnai erano subordinati ai tessitori. E così in quella dei calzolai, quella degli scudai, avevano ciascuna al suo interno delle corporazioni minori. i Gaffel nominavano i membri del consiglio in numero diverso secondo la loro importanza. I tessitori ne nominavano 4, gli altri Gaffel 1 o 2, e così ne erano eletti 36. Altri 13 erano cooptati dal consiglio fra i Gaffel preferiti. Questa giunta di 13 si chiama Gebrech, e li sceglievano tra quelle nelle corporazioni che preferivano. I consiglieri restavano in carica 1 anno, ma erano rieleggibili dopo 2. I due borgomastri, c'erano 2 borgomastri, rimanevano anch'essi in carica 1 anno, rieleggibili dopo 2. E col tempo si stabilì un sistema di rotazione triennale per cui potevano essere scelte sempre a rotazione triennale le stesse persone. In apparenza era un regime perfettamente democratico. Ma non sappiamo se i consiglieri nominati dai Gaffel esercitavano veramente la professione a cui erano iscritti. Sappiamo però che i mercanti, mandavano nel RAT dei mercanti, ma anche della gente che viveva di rendita, e anche i grandi proprietari terrieri, i quali però avevano il diritto di iscriversi anche in Gaffel diverse da quelle in cui ci aspetteremo di trovarli. E naturalmente conseguivano la possibilità di essere eletti anche da corporazioni a cui per la loro attività non avrebbero potuto appartenere. Ed erano eletti perché erano assai più disponibili degli artigiani, avevano una migliore e maggiore preparazione, diciamo, nel campo economico, nel campo amministrativo, ed erano maggiormente disponibili. Potevano stare 3 giorni alla settimana in consiglio e non lavorare, perché avevano, se erano mercanti, degli agenti, se erano dei grandi proprietari, la gente che lavorava per loro, mentre gli artigiani non potevano lasciare per 3 giorni la loro bottega e il loro laboratorio. Naturalmente questi mercanti, questi rappresentanti delle classi più elevate, se facevano un viaggio in servizio della loro città, erano capaci di utilizzarle anche per i loro affari. D'altra parte, farsi la campagna elettorale per essere eletti doveva essere una cosa costosa, come ci rivela il fatto che si ripetono le norme che vietano di distribuire bustarelle, diciamo come una parola ben nota, o di offrire dei pranzi molto ricchi agli elettori. Ed erano spese che naturalmente la gente più umile non poteva affrontare. Così, senza violare i principi del Verbundbrief, il Consiglio finì per essere composto di ricchi proprietari, di mercanti e in fondo di appartenenti al vecchio patriziato. Poi si stabilì quel turno triennale e voi mi dite dove va a finire la democrazia. Perché quando non erano consiglieri, coprivano gli uffici comunali. E si può constatare che tutto sommato, poiché alcune famiglie mandavano nel RAT più di un rappresentante, avevamo un avvicendamento di circa 150 persone che appartenevano a 80-100 famiglie. Si forma così un nuovo patriziato, diverso da quello antico, anche se riassorbe delle famiglie del vecchio patriziato. Anche perché si evita generalmente di convocare quella giunta di 44 membri che si doveva chiamare, che si chiamavano Gaffelfreunde, e che erano in pratica nominati a vita e che potevano anche non soltanto ricevere dei privilegi pari a quelli dei consiglieri, ricevere degli stipendi, delle medaglie di presenza come i consiglieri, ma addirittura divenire consiglieri e al tempo stesso essere membri dei Gaffelfreunde, cioè della giunta, e anche consiglieri. Si apre e forma così un nuovo patriziato, che a differenza di quello antico però è aperto anche a coloro che arricchiscono, che possono farsi notare sul campo sociale, ma che proprio per il fatto che sono gente che arricchisce, sono sostanzialmente lontani dagli interessi dell'artigianato. Nel 1482 però l'antico patriziato riemerge, ma diciamo strumentalizza il malcontento degli artigiani contro il RAT e abbiamo una specie di rivoluzione. Una specie di rivoluzione che non porta, direi, a nessun risultato durevole. Una nuova insurrezione l'avremo nel 1512-13, quando con un breve transfix brief, non saprei proprio come tradurlo, che completa l'antico Verbund brief e che stabilisce, insomma, definisce definitivamente, bel discorso, irrigidisce i caratteri di questa Costituzione, che praticamente rimane in piedi, come abbiamo detto, fino al 1796. Io ho riassunto molto, non ho parlato molto dei tumulti e delle persone che erano alla testa di questi movimenti insurrezionali, perché sono nomi che a noi italiani forse non dicono molto. A noi italiani direi che interessa vedere come questo regime apparentemente democratico in realtà è profondamente aristocratico e potremmo fare dei confronti con qualcuna delle nostre città. Scusi. Herzlichen Dank für diese meisterhafte Bitten, einen Teil seiner Unterlagen etwas zu erklären, nämlich den Stadtplan, den er mit vorgelegt hat. Das dürfte zur allgemeinen Information über die Geschichte der Stadt Köln ein klein wenig beitragen. Dann können wir sofort mit der Diskussion beginnen, ja? Ja, gerne. Ganz kurz. Signor Fondos spiega i suoi le sue carte, certamente un prospetto della città di Colonia. Hillige Trier, Santa Colonia. Dieser Plan von 1571 gibt im Wesentlichen den Zustand der Stadt Köln des Spätmittelalters wieder. Und zwar, man sieht eben die Stadt Köln als halbrund mit der Mauer von 1180. Also diese sehr große, sehr weite Mauer ist die von sehr früh von 1180. 1180 umschließt etwa, steht auf den, hier auf, dem, auf der chronologischen Übersicht mit drauf. Sie umschließt, sie ist deshalb so weit gewählt worden, damit die vielen Klöster und Stifter, die sich im Außenbezirk der Stadt befinden, mit umschlossen werden, diese Kirchen mit ihrem Besitz. Und jetzt lassen Sie mich erst etwas übersetzen, denn sonst. Ja. La pianta della fine del Cinquecento e la metà del Seicento fa vedere la città Colonia come era nel basso medioevo. Però la cerchia delle mura è quella del 1180, cioè una ampia superficie della città 1180. Che è stata fatta nel 1180. Fatta così ampia per includere i tanti monasteri che stavano da fuori della città prima del 1180. Sie können auf diesem Plan der Innenstadt oder der Stadt Köln noch sehr gut die alte römische Stadt erkennen. Und zwar bildet die etwa ein Quadrat inmitten der Stadt. Ja. Civitas Romana, die forma una specie di quadrato nel mezzo della città, vicino al fiume. Nicht ganz am Schluss. Es geht bis hierhin, bis zum Dom, wenn Sie den Dom erklären, die Lage des Domes. Hier, also die antike Stadt ging bis hierhin ungefähr, umschloss noch nicht die Rheinvorstadt ein, die erst in der Mitte des 10. Jahrhunderts in die Ummauerung der antiken Stadt einbezogen wurde. Entschuldigung, bitte. Ja, nee, so erklären Sie es ruhig. Ja, nee, ja. Der Romana non andava fino al fiume perché c'è un suburbio del Reno che è stato incluso nelle città, nelle mura romane soltanto alla fine del X secolo. Scusi, professoressa, solo per curiosità, era sopraelevata la città romana? Era su una collina o no? Lag die römische Stadt höher als die Umgebung? Ja, ja, sì. Ja, sì, grazie. No, lui lo sa, io non so. Sie sehen im rechten unteren Ecke der römischen Stadt, sehen Sie einen schwarzen Punkt, der hier den Dom anzeigt, den heutigen Kölner Dom, der damals außerhalb der römischen Mauer. Auf der römischen Mauer, der damals noch nicht fertiggestellt war, der also nur wovon dem nur der Chor stammt. Wie schon gesagt, ist also die Partie zwischen dem Dom und dem Rhein die sogenannte Rheinvorstadt als Kaufleutesiedlung entstanden mit zwei Märkten. Unten am Rhein sieht man dann also auch Schiffe, die da den Markt, also den Handel andeuten. Außerhalb dieses Vierecks der römischen Stadt die ersten rechts und links die ersten im Süden und im Norden, die ersten Stadterweiterungen. Darf ich vorher noch? Ja, erklären Sie. Ich will nicht weiter eingreifen. Ich will nur, damit Sie das auch wiederum sich plastisch vorstellen. Die römische Stadt hatte meiner Erinnerung, aber Sie können mich korrigieren, 98 Hektar. Dann kommt die Rheinvorstadt hinzu, in der Mitte des 10. Jahrhunderts ungefähr. Die hat ungefähr 25 Hektar, sodass die Stadt, die ummauerte Stadtfläche in der Mitte des 10. Jahrhunderts circa 120 Hektar umfasst hat. Keineswegs insgesamt besiedelt, mit großen, weiten, freien Flächen, insbesondere in der Region von der Mosel entfernt, also nach oben hin. La prima cosa che ci è stata dimostrata dopo la Civitas Romana è l'uomo che in questa età, cioè fino al 800, è soltanto il coro, perché l'altro è stato completato soltanto dal 1840 in poi. E i due mercati che si vedono tra la città romana e il fiume fanno parte del suburbio del Reno, che era l'assediamento dei mercanti e è stato aggiunto, come già detto, nel X secolo alla città romana. La superficie della città romana era di 98 ettari e la superficie di questo suburbio al fiume 25 ettari, così che la città nel X secolo aveva una superficie di circa 120 ettari, però questa superficie era in gran parte verde, cioè non utilizzata per case. Die erste Stadterweiterung ist die von voraus, wahrscheinlich, also 1106, die auf beiden Seiten, also sowohl im Norden wie im Süden Halbkreise anschließt. Ja, ja. Sie, ungefähr. So und so. So borgen. So im Westen. Ein ganz kleinen Ausschnitt, ja, im Westen ist auch noch erkennbar. Kaum. Das ergänzen ja. Das ergibt dann eine ummauerte Stadtfläche von 200 Hektar. All'inizio del XII secolo, ben si aggiungono suburbia, poi messe entro mura, a destra e a sinistra della città romana, a destra sarebbe a nord, a sinistra sarebbe a sud, perché il fiume in questa situazione va dal sud al nord, invece qui da sinistra a destra. E una piccola un piccolo suburbio anche a, sopra la società a destra. Tutto questo aumenta la superficie della città all'inizio del XII secolo a una cifra di 200 ettari. 1180 kommt dann diese große Stadtmauer hinzu, die bis 1830 nicht ausgefüllt wurde. Also die Stadt hat sich erst 1830 ging die Stadt über diese äußere Mauer hinaus. Sie sehen hier noch, dass sie mit großen Gartenflächen, Weinbau und auch Getreide, also hauptsächlich intensives, also Gemüse und Weinbau, innerhalb der Stadt angebaut worden sind. Davon gehört etwa ein Drittel der Garten- und Weinbauflächen gehört zu den Stiftern und Klöstern in den Außenbezirken. Il muro del 1180 che si vede su questa incisione era sufficiente fino al 1830. Come si vede, nel 600 c'erano ancora molti orti e anche vigne entro le mura, e di questi orti e vigne circa un terzo era proprietà dei monasteri e conventi. E sono 400 ettari, insomma, la superficie di questa città del 1180. Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass also der untere Teil die bischöfliche Stadt Deutz darstellt, dass auf der anderen Seite das also immer bischöfliches, also kurkölnisches Gelände war und dass die Reichsstadt Köln kein Territorium hatte, dass die Grenze der Reichsstadt Köln war die Stadtmauer. L'importante è che, di ripeto, sull'altra parte del fiume c'è la città vescovile Deutz, che è rimasta sempre città vescovile, e poi che la città di Colonia non ha mai avuto un territorio cittadino. Le frontiere del territorio della città coincidono con le mura del 1180. Ja. Ich bedanke mich sehr für die weitere Ergänzung. Wie viele Engole? 40. Ja, im späten Mittelalter hatte Köln etwa 35.000 bis 40.000 Einwohner. Und die ganze Mauer hat, um das jetzt zu vervollständigen, etwa 400 Hektar Gelände. Abitanti, cioè la più alta cifra, sono 40.000 nel 3-400. Come esperta di navigazione fluviale, un'esperta improvvisata, ma non importa, io vi pregherei di osservare la ricca flottiglia che è attraccata nel fiume. E c'è da osservare anche che il porto non è fortificato, ma è fuori delle mura. Vorrei far osservare una cosa, che nella piazza sotto al Duomo si vedono con molta attenzione due apparecchiature molto interessanti e sono due gru. Due gru, le vede? Sì, sì, sono due gru viste non di fianco ma di fronte. E sono delle gru circolari, quelle che vengono mosse a piedi, come quelle rappresentate nel famoso quadro di Bruges. E sono molto interessanti. Vorrei però sapere che cos'è a metà del fiume questo... questo... Dove sono? Perché non le vede nessuno. Allora, ci sono! Dunque, no, guardate, scusi, esatto, qui, no, io sono andata su, io sapevo che cosa vedere, come? Questa è una e l'altra è qua, le vede? Si vedono, Civino, fate conto di vedere di fronte, non di fianco, ma di fronte, una ruota di mulino con un braccio e un gancio e una carrucola. Li ha vista? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich will schnell übersetzen. Ja. Forse con un po' di immaginazione. No. Scusi, no, non voglio contestare. Das ist keine Mühe. No, vengo io, vengo via. Scusi, Sam, io guarda, ci vedo malissimo. Fasoli ist Fachmann zur Flussschifffahrt und hat infolgedessen darauf hingewiesen, dass hier eine verhältnismäßig sehr große Zahl von Schiffen vor Anker liegt und dass es keinen extra Hafen gibt, dass vielmehr, oder gar einen befestigten Hafen, dass vielmehr die Schiffe vor den Mauern und nicht innerhalb der Mauern liegen. Als Zweite, zwischen dem Dom und dem Fluss ist also der Stein des Anstoßes und der großen Diskussion zu sehen. Zwei Kräne von dem damaligen Typ, mindestens einen finde ich inzwischen also sehr deutlich erkennbar, aber den zweiten auch, da ich das Privileg habe, es gezeigt zu bekommen. Aber vielleicht wird sich allmählich auch rumsprechen. Nun bleibt die Frage nach einem Gegenstand, Herr Questor. Sì. Kann ich nach den zwischen dem H und dem E von Rhein befindlichen Strich oder differenziert Strich, was der zu bedeuten hat? Ja, ich danke dafür. Um mit der letzten Frage anzufangen. Die quer im Rhein liegende, was aussieht wie ein Balken, sind die Rheinmühlen. Ah, es sind, es sind die Rheinmühlen. Dalla Acca e la E di Rhein ci sono i mulini, come una striscia verticale, quasi verticale. Was die Schiffsmühlen, die fest im Rhein verankert sind und zu denen das Korn gebracht wird und meistens über Nacht gemahlen wird und am anderen Morgen wieder das Mehl zurückgefahren wird. Die Mühlen waren immer ein Stein des Anstoßes zwischen Erzbischof und Stadt, denn die Stadt war auf diese Mühlen angewiesen, während der Erzbischof ein Teil, immer noch wirtschaftlich einen Teil an diesen Mühlen hatte und die Mühlen im Fluss lagen, den der Erzbischof als sein Hoheitsgebiet ansah. Deswegen hatte die Stadt schon sehr früh, um auch bei Hochwasser oder Eisgang von diesen Mühlen unabhängig zu werden, auf den Mauern, das ist jetzt hier leider nicht so gut zu sehen, auf den Mauern um die Stadt herum mehrere Windmühlen geschaffen. Cioè questa striscia, diciamo, sono i mulini attaccati nel fiume che erano oggetto di dispute tra città e arcivescovo. Per due ragioni. L'arcivescovo aveva ancora una parte di questi, cioè il diritto a una parte di questi mulini, e poi lui presumeva che il fiume fosse territorio dell'arcivescovo. Per evitare, in casi di emergenza, la dipendenza della città da questi mulini, i cittadini hanno costruito sulle mura dei mulini a vento, che però su questo su questa incisione non si vede. Ja, wenn ich jetzt zu den Schiffen kommen darf, wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass es zwei Gruppen von Schiffen gibt, die in der Mitte geschieden sind. In der Mitte ist ein Punkt, wo keine Schiffe sind. Das ist der Punkt, an dem die Fähre nach Deutz anlegt. Einmal, das ist ein Grund. Zum anderen sind die Schiffe, die unterhalb dieser Fähre, also rechts liegen, am unteren Teil des Rheines liegen, sind vom Schiffstyp her niederländische Schiffe, denen es nach dem Stapelgesetz verboten war, weiter Rhein aufwärts zu fahren. Das gleiche gilt umgekehrt für die oberhalb liegenden Schiffe, das sind Oberländerschiffe, denen es verboten war, weiter Rhein abwärts zu fahren. so dass also alle Waren in Köln, es gab Ausnahmen, alle Waren in Köln umgeladen werden mussten. Zu den Kränen, es gab im Spätmittelalter etwa 4 bis 5 schwere steinerne Kräne, die am Ufer standen, daneben aber eine große Zahl von schwimmenden Kränen, die zwischen den Schiffen lagen, um von Schiff zu Schiff umzuladen, vor allem bei den Gütern, die nicht an Land gebracht werden brauchten. Vielleicht. Ja, chi guarda bene le navi o le imbarcazioni che si vedono, vede che sono suddivise in 2 gruppi. C'è una lacuna un po' in alto della bussola che sta nel mezzo del fiume. Quella lacuna è il punto in cui andava e tornava il traghetto da Colonia a Deutz. E questo punto è nello stesso tempo anche una certa un limite, perché a destra di questo punto si trovano le imbarcazioni di importazione neerlandese, cioè dei Paesi Bassi. Le imbarcazioni dei Paesi Bassi potevano arrivare non oltre questo punto, era vietato a loro di andare più in alto del fiume che non fino a questo punto. Invece alla sinistra si trovano imbarcazioni che vengono dal alto, cioè dal sud, che non potevano andare oltre questo punto. Cioè significa che tutte le merci che venivano trasportate su questo fiume dovevano essere scaricate e di nuovo, come si dice? Trasbordate a Colonia, e per questo, oltre alle gru che abbiamo visto grazie agli occhi acuti della professoressa Fasoli, il dottor Fornos dice che nel basso Medioevo c'erano 4 o 5 gru pesanti di pietra sulla terra e una cifra abbastanza alta di gru, diciamo, galleggianti che si trovavano tra le navi e che potevano aiutare a trasbordare le merci da nave a nave. Die Frage, ob es eine starke Zunft von Gepäckträgern, also Lastträgern gegeben hat oder nicht? Die Lastträger waren nicht in einer Zunft organisiert, sie waren städtische Angestellte. Sie waren städtische Angestellte, die gleichzeitig, die Gebühr für das Tragen der Gepäckstücke, der Lasten, war zum Teil das Gehalt dieser Lastträger und zum Teil wurde es an die Stadtkasse abgeführt. I facchini non erano organizzati in una corporazione, erano impiegati della città e le tariffe per il trasporto dei pacchi o delle merci in parte servivano da salario per i facchini e il resto entrava nelle finanze della città. Vorrei sapere poi un'altra. Scusi, sì. Un'altra cosa, c'è qualche canale interno derivato dal fiume, un canale al servizio di tintorie o di segherie o di altre cose? C'è un qualche canale interno? Die Frage, ob es in der Stadt den einen oder anderen Kanal gibt, der Wasser aus dem Fluss durch die Stadt führt für das Gewerbe, etwa für Färberei oder Betrieb von Waldmühlen oder Ähnlichem. Und wenn, dann wo? Aber auch die Frage ist schwer zu sehen. Die Frage kann man ganz einfach mit Nein beantworten. Es gibt keine Kanäle von Rheinwasser in die Stadt. Es gibt nur einen Bach, der durch die Stadt fließt. Und zwar, es ist jetzt schwer zu zeigen, am Rande der Römermauer, und zwar am linken Rande der Römermauer, das wäre also hier etwa, läuft dieser Bach entlang. Der läuft heute noch da. Na, va bene. Und an diesem Bach sind also die Färber vor allem angesiedelt. Da ist auch, also man sieht, ein kleiner Markt, der Weidmarkt, an dem eben die Farbstoffe gehandelt wurden. Also zum großen Teil wurde alles, was Wasserkraft brauchte, außerhalb Kölns, vor allem im Bergischen Land, hergestellt. Canali dell'acqua del Reno non esistevano. C'è un ruscello, un ruscello che tocca la parte sinistra delle mura romane, che serviva specialmente per i pittori, per proprio quelli per cui la signorina Fattori ha posto la domanda. Tutti i mestieri che chiedevano l'energia dell'acqua erano fuori della città, venivano fatti nel Bergische Land, cioè più a nord di Colonia. Grazie. Herr Vollmer. Ja. Poi c'era anche il signore. Zunächst, ja. Die Ausführungen des Herrn von Lotz haben für mich wieder einmal die Wirkung des Phänomens veranschaulicht, dass Roberto Michels das eherne Gesetz der Oligarchie genannt hat. Einfach die Tatsache, dass auch in den Städten alle politischen Systeme, auch wenn sie sich gewandelt haben, nach kurzer oder langer Zeit wieder bei einem oligarchischen System landen. Das werden sicher also die meisten meiner deutschen Kollegen akzeptieren, die italienischen Stadthistoriker, glaube ich, genauso. Und damit verbunden auch ein weiteres Phänomen, dass es weniger darum geht, jetzt das politische System der Stadt abzuschaffen oder auch zu ändern, sondern dass es mehr Mitwirkungskämpfe sind, also Kämpfe um Teilhabe an der Herrschaft in der Stadt. Das wären also vielleicht zwei Punkte, die gemeinsam für die Deutschen, die großen Teile der deutschen und der italienischen Städte gelten können. Darüber wäre natürlich noch zu reden. Ich will das nicht vertiefen, sondern mich einem anderen Fragenkreis zuwenden, dem Problem der Abkömmlichkeit, diesem Begriff, der von Max Weber geprägt worden ist. Und Sie haben also ja die gängige Meinung referiert, dass eben um politische Rechte wahrnehmen zu können, man Zeit haben muss. Mir stellt sich noch dazu die Frage, ich also akzeptiere das natürlich auch, ob nicht ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Städte immer größer werden, die Verwaltung immer komplizierter wird, wenn immer mehr zu tun ist, wenn also auch die Städte große Politik zum Teil machen, ob es nicht dann notwendig wird, auch praktisch eine Art Berufspolitiker schon in den Städten zu haben und ob es diesen Typ auch schon in dieser Zeit gibt, in Köln und vielleicht noch viel eher in italienischen Städten und ob man also nicht diese These der Abkömmlichkeit dahin nuancieren muss, dass also auch der Kaufmann, der seine Geschäfte ernst nimmt, zu gewissen Zeiten sicher nicht immer der geeignetste Mann ist, die Politik der Stadt richtig zu vertreten. Cerco di riassumere brevemente, poi non sono stato abbastanza attento, ma mi scuso. La prima cosa che il signor Volkmar ha rilevato è che quel fatto strano che, malgrado tutti i cambi di istituzioni, eccetera, rimanga sempre un certo gruppo al governo, sia una cosa che certamente non si trova soltanto nelle città tedesche ma anche in quelle italiane, darebbe, dato che ci sono le modifiche da luogo a luogo, certamente oggetto per una discussione. Però lui si interessa più di un altro fattore del quale è stato parlato, la disponibilità come, come si dice, presupposto per la, per l'impiego di questa gente nel governo della città. Gli artigiani non sono disponibili abbastanza per stare 3 giorni al consiglio, invece i mercanti possono permettersi questo rischio e questo lusso, e così sono non soltanto disponibili ma anche proprio impegnati nel governo della città. Lui chiede adesso se col procedere del tempo, se non col procedere del tempo, anche l'amministrazione di una città richiedeva una certa specializzazione, cioè che non bastasse più la disponibilità da sola, ma che ci volesse anche una specializzazione, una preparazione speciale per riuscire a governare, ad amministrare la città. E questa è la domanda che ha rivolto in prima linea al relatore, però in seconda linea anche ai nostri colleghi italiani. Ja, wenn ich dazu sagen muss, aus der Köln im Spätmittelalter sind die Ratspersonen, also die Ratsherren und die Bürgermeister und Rentmeister, im Allgemeinen wirklich noch aktive Kaufleute, die selber, ich habe das versucht anzudeuten, ihre Ratsgeschäfte und ihre Kaufmannsgeschäfte zu verbinden versuchen. Häufig ist es so, dass das Geschäft selbst von dem Sohn oder als Familiengesellschaft geführt wird, sodass also die Leute nicht also so unbedingt darin aktiv sind. Aber es sind die gleichen Familien, die im Handel tätig sind. Sodass also ich das verneinen würde, dass also die Ratsherren zu Berufspolitikern werden. Aber ein anderes Phänomen ist im Spätmittelalter sehr deutlich, und das geht genau in diese Richtung, und zwar, dass die Stadt die Verwaltung, ihre Verwaltung weit stark ausbaut, dass sie also beamtete Kräfte anstellt, einmal eben Juristen, Syndici, Notare, dann aber auch eben die Zahl der Schreiber und des unteren Personals ständig ausweitet. Und diese Leute, eben die, besonders dann die als Akademiker auftretenden Syndici und Notare, die sind in der täglichen Politik der Stadt eben führend, sehr aktiv beteiligt. Das ist vielleicht eine Antwort darauf. Risposta dice che per i governanti, cioè i consiglieri, i sindaci, o bürgermeister e per gli alti funzionari della città, cioè quelli che riposano dal Consiglio per riapparire nel Consiglio un anno dopo, non si può dire che ci si sia formata una classe di professionisti. Sono rimasti normalmente mercanti, anche se forse il figlio è il figlio che gestisce la ditta, ma lui dice qui di professionisti non si può parlare per la colonia del Medioevo. Invece si può parlare di una vasta burocrazia crescente, di giudici, di giuristi, di notai, di scrivani, di impiegati di tutti i generi, che però sono non i responsabili, ma sono impiegati dei governanti. Grazie. Così volevo soltanto tornare un momentino al porto e chiedere una breve chiarificazione. Io ho sentito una volta, ho letto, di una legge per cui le merci che a Colonia venivano trasbordate dovevano stare per 3 giorni a disposizione prima di tutto dei cittadini della città di Colonia e poi il mercato era accessibile agli altri. e che questo privilegio sarebbe stato concesso dall'arcivescovo alla città. Ecco, volevo soltanto chiedere se questo è vero, se... No. Er hat gehört oder gelesen, dass also in Köln die Waren, die umgeladen werden sollten, mindestens 3 Tage zum Verkauf an die Bürger bereitstehen müssten und dass das ein Privileg des Erzbischofs gewesen war. Ja, dieses Stapelrecht, also das Recht der Stadt Köln, alle Waren in die Mauern zu zwingen, da den Bürgern, dass die Waren dann den Bürgern angeboten werden, geht auf ein Privileg des Erzbischofs zurück, also ein ganz frühes, also aus dem, ich weiß nicht mehr genau, von wann. Es ist aber ein Recht, was die Stadt sich, woran sich die Stadt bis ans Ende des Alten Reiches, bis ins 18. Jahrhundert festgehalten hat, wobei sie sogar die Waren, das heißt, dieses Stapelrecht auch auf Waren ausgedehnt hat, die es vorher nicht waren. Wenn ich das recht weiß, dann waren zunächst nur die sogenannten Nahrungsmittel- und Fettwaren dem Stapelrecht unterworfen, also Fettwaren, also Butter und Käse und sowas, während andere Waren es nicht waren. Und die Stadt hat sich bemüht, im Spätmittelalter auch andere Waren unter dieses Stapelrecht zu zwingen, alleine schon, um daraus die Gebühren, die durch das Ein- und Ausladen an die Stadt flossen und die einen großen Teil des Stadthaushalts ausmachen, an sich zu bringen. Wann das Gesetz jetzt genau war, das kann ich leider nicht sagen. La data del privilegio del arcivescovo, una data abbastanza antica, non ricordo. Però il diritto di ritenere dei merci, dei mercanti per 3 giorni nella città, la città ha mantenuto fino alla fine dell'impero, cioè fino al 1796, eccetera. Non so, in un primo momento si riferiva soltanto a alimentari e grassi, però la città ha cercato di estendere questa cosa anche ad altri merci, non soltanto per arricchire il mercato cittadino, ma anche perché poteva prendere le imposte, i dazi dal trasporto e anche dal, come si dice, per... No. Bisogna pagare per lasciare la merce 3 giorni in un posto. Dunque, nel deposito. Sì. Deposito. Grazie. Frau Roth. Ich habe eine Frage zu den Auseinandersetzungen in der Stadt um politische Herrschaft. Inwieweit, wenn überhaupt, wurden auch die unteren Schichten in diesen Kampf hineingezogen? Gibt es da irgendwelche Quellen dazu? In quanto alle lotte politiche dei governanti nella città, vuole sapere se in qual modo i ceti bassi partecipavano a tali lotte. Initiative zu Auseinandersetzungen, also Unruhen, ging, soweit ich das festgestellt habe, nicht von den unteren Schichten aus, sondern meistens von den in den Zünften und Gaffeln organisierten Zunftbürgern, die sich eben mit gewissen Forderungen an den Rat herantraten. Bei solchen Gelegenheiten hat die Unterschicht allerdings immer eine gewisse Rolle mitgespielt, weil einige der Führer die Unterschicht einsetzten, um Forderungen durchzudrücken. Das heißt also, haben Leute mobilisiert, die den Rat unter Druck setzten. Und auf diese Weise hat die Unterschicht als unkontrollierbare Menge eine gewisse Rolle gespielt. hat aber nie auf die Entscheidungen, die schließlich von den Zunfträten, also von den Gremien, die also von den Revolutionsgremien getroffen wurden, irgendeinen Einfluss gehabt, weder, soweit ich das feststellen konnte, 1482 bei der Revolution noch 1512-13 und auch nur in ganz geringem Maße 1525. Initiative delle ribellioni erano dei maestri delle corporazioni, però le masse servivano come mezzi di pressione e iniziative da parte delle masse dei ceti bassi non ci sono, però un certo effetto era dato alle iniziative dei ceti medi soltanto dalla partecipazione delle masse. Vielleicht darf ich da noch gerade etwas anhängen. Die Führer der Unruhen in der Stadt waren häufig Ratsmitglieder. Und in einem Fall habe ich es genannt, 1482 war es sogar ein Vertreter der alten Patrizier, der mit Hilfe der Zünfte eben versuchen wollte, ein Patrizierregiment wieder herzustellen. I capi dei rivoluzionari normalmente facevano parte del consiglio, erano proprio consiglieri. E una volta nel 1482 era addirittura un membro del patriziato, un cavaliere che è nominato su questo foglio. Wenn ich da vielleicht ganz allgemein ergänzen darf, man muss sich die städtischen Konflikte in Deutschland bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts hin weitgehend als gewaltlos vorstellen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, und das ist Köln ein frühes Beispiel, kommt es überhaupt zum gewaltsamen Austrag von Konflikten, gewaltsam mit Verletzung von Personen auch. Das häuft sich dann am Ende, gegen Ende des 15. Jahrhunderts hin, insbesondere dann eben innerstädtischen militärischen Auseinandersetzungen, die also dann Tote fordern. Aber das Ganze ist, vorher sind das Kompromisse, die dauernd geschlossen werden und es kommt also nicht zu diesen Phänomenen, wie Sie hier in Köln dann dargelegt haben, wofür wir dann ja auch in Italien gewisse Parallelen besitzen. Le guerre civili, proprio guerre con morti e feriti, nelle città tedesche normalmente non si trovano prima della metà del 300. Le discussioni o dispute prima della metà del 300 erano dispute di non violenza fisica e compromessi eccetera eccetera. Dalla metà del 300 aumentano i conflitti, diciamo, a mano armata con morti, feriti eccetera, però soltanto dalla metà del 300. Il relatore ne ha fatto alcuni esempi per la seconda metà del 400 e l'inizio del 500. Grazie. Io volevo sapere, ho letto in questa sintesi cronologica, no, che nel 1424 gli ebrei vengono espulsi da Köln. Volevo sapere se questo fatto è in relazione con la nuova costituzione del 96, col consolidarsi, diciamo, di questo nuovo potere più o meno cronologico. Die Frage, ob die Vertreibung der Juden aus Köln im Jahr 1424 in einem Zusammenhang mit der Konsolidierung der Verfassung von 1396 steht. Darf ich antworten, weil ich mich etwas damit befasst habe, Herr von Loos hat darum gebeten. Ich glaube, nein. Die Judenvertreibungen zu Ende des 14. und zum Anfang des 15. Jahrhunderts sind gerade im Rheingebiet, also im weiteren Rheinlanden, sind überregionale Phänomene, die nicht mit den jeweiligen lokalen Gegebenheiten enger verknüpft sind. Das ist also Zum Beispiel 1419 werden die Juden aus dem Erzstift Trier vertrieben. 1424 kommt es dann in Köln zu solchen Vertreibungen. Es ist jedenfalls sehr schwer, diese Vertreibung aus den Städten mit ganz spezifischen Verhältnissen in der jeweiligen Stadt zu begründen, weil eben diese Vertreibung der Juden ein überlokales und überregionales Phänomen ist, wobei auch überregionale Gesichtspunkte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Hussiten und so weiter. Das ist ein religiöses Feld, sind sehr stark auch religiöse Vorwände, die dabei eine Rolle spielen. Langfristig gibt es natürlich, also es gibt natürlich Argumente oder es gibt Motive, die langfristig schon vorher angelegt sind, die dann auf diese Austreibung der Juden verweisen, wie auch zum Beispiel stärkeres Vordringen des christlichen Bürgertums in Bankgeschäfte und in das Finanzwesen, wodurch die Juden dann verstärkt auf diesem Gebiet als tatsächliche Konkurrenten der Christen, die selbst sich da beteiligen, auftreten und die Juden auch gleichzeitig wieder überflüssig machen oder die Juden nicht mehr in dieser Weise so im wirtschaftlichen Funktionieren notwendig sind, wie das noch bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts in Deutschland der Fall gewesen ist. Espulsioni di ebrei si trovano anche in altre città renane circa verso lo stesso tempo, inizio del 400, anche già alla fine del 300. Le ragioni non si possono cercare nella situazione o politica o commerciale di una sola città, ma in altre ragioni. Una di quelle sarebbe una ragione, diciamo, di fede cristiana, il tempo degli Ussiti e non si vogliono non cristiani nella città. Un'altra ragione piuttosto economica è che il commercio del denaro, cioè banchieri, il mestiere di banchieri, cambistori, credo, cambiatori, viene in modo crescente anche nelle mani di cristiani. E così gli ebrei, che erano prima monopolizzati in questo mestiere, non sono soltanto superflui, ma anzi concorrenti non ben visti, e così si procede all'espulsione di questa concorrenza. Però è un fenomeno che si trova a Trevi, a Colonia e anche in altre città della Renania, almeno per la quale il signor Habakkuk è proprio specialista in questo argomento. È interessante perché precede l'Italia di mezzo secolo in questo. Sì. Perché le espulsioni italiane, insomma, sono tutte in seguito alla metà del 400, insomma, dopo le predicazioni francescane, San Giovanni Capistrano, la fondazione di Monti Pecce. L'episodio di Trento, di San Simonino, nel 1472. C'è questa... Hier ist, wie Herr Poli sagt, hat es so nicht ausgedrückt, der, sagen wir mal, seltene Fall, etwas in Deutschland früher ist als in Italien. Die Judenvertreibungen sind in Italien eigentlich erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts festzustellen. Wären sie eben in Deutschland schon vorher. Darf ich Grund andeuten? Ein Grund dafür ist ganz zweifellos, dass ein Teil der dann später auch in Italien vertriebenen Juden vorher aus Deutschland gekommen ist. Aber dann dice che una parte degli ebrei espulsi dalle città tedesche è immigrato nelle città italiane, così il numero degli ebrei nelle città italiane è aumentato e così c'era una certa ragione anche qui. Scusi, signora Fasoni. Sì, io volevo tornare un momento indietro, perché è stato chiesto se l'amministrazione della città richiede delle cognizioni tecniche. Potrei portare l'esempio di Venezia. A Venezia noi abbiamo due corpi politici molto importanti, che uno è il Maggior Consiglio, che ha funzioni elettorali, e l'altro è il Senato veneziano. Senato veneziano è abbastanza numeroso. Quanti sono, Prodi? Non ricordo adesso, è variato. Sì, ma sarà sui 200, no? con la zonta? Con la zonta devono essere circa 200. Quando c'era da decidere certe questioni tecniche, venivano nominate delle commissioni di savi, le quali commissioni di savi creavano degli esperti che venivano convocati e riconvocati sempre per lo stesso tipo di questioni. Quindi nell'ambito del Senato Veneto c'erano degli esperti di questioni fluviali, di questioni edilizie, di problemi idraulici o di problemi d'oltremare, perché si riunivano periodicamente queste commissioni, che non avevano un nome speciale, ma erano solo commissioni di savi. In Venedig, also vor allem versuche ich es noch einmal auf das Argument der Spezialisierung der Stadtverwaltung eingegangen und sagt, dass es in Venedig zwei städtische Verwaltungen, also Regierungsgremien gibt, den Maggior Consiglio und den noch sehr viel größeren Senat von etwa 200 Personen. In Fällen, wo man Experten brauchte, wo also die Spezialisierung der Mitglieder nicht ausreichte, wurden Kommissionen von Savi, also Weisen oder kundigen Leuten gebildet, die ihrerseits Experten heranzogen, etwa für Fragen der Flussschifffahrt, für Baufragen, für Fragen überseeischer Probleme, also Übersee im Sinne des Mittelmeers und Ähnliches, die von Fall zu Fall die entscheidenden, die anstehenden Fragen zu lösen hatten. Aber es gibt also keine Expertenbürokratie als solche, die ständig im Amt ist oder im Dienst ist. Scusi. Ah, hier, Ma forse per... Solo su questo, ma poi molto breve, siccome siamo stati appunto chiamati prima per questo, su questo argomento, c'è stato un momento in cui le città autonome dell'Italia hanno avuto hanno cercato una certa specializzazione, direi attraverso quell'istituto che è quello del podestà. Ci sono in podestà, infatti, si vede una certa specializzazione da questo punto di vista, però tenendo conto che il podestà non aveva poteri deliberativi, aveva poteri esecutivi. Quindi questo è però direi che una certa capacità tecnica veniva cercata e veniva anche realizzata attraverso questi personaggi che vediamo muoversi in molte città, vediamo anche che a seconda di certi prendono anche delle riescono o perlomeno riescono a influire forse qualche volta anche sull'attività cittadina, adesso questo è un po' difficile da dire, da verificare, certo però che rimaniamo tutti colpiti dal fatto che il podestà che era presente a Vercelli è lo stesso podestà che è presente a Bologna, quando a Vercelli e a Bologna si fanno le affrancazioni collettive. Sarà un caso, non lo so. Bei der Frage nach Berufspolitikern oder Berufsbeamten der Stadt weist Fräulein Bocchi auf die italienischen Podestà hin. Also immerhin schon ziemlich früh, die von Stadt zu Stadt ziehen, spezialisiert sind, allerdings keine Entscheidungskompetenzen, sondern reine Exekutivkompetenzen haben. Als solche aber eben doch eine Art, wenn man will, Berufsbild verkörpern, das also in die Richtung geht, in der Sie vorhin gefragt haben. Ja, Ende des 12. Jahrhunderts. Ja. Entschuldigung, Sie wollten direkt, Sie haben immer das Wort. Ja, wenn ich also dazu sagen darf, dass in Köln die Sache so gelöst wurde, dass bei bestimmten anstehenden Problemen Kommissionen gebildet wurde, wozu man dann auch eben Fachleute hinzubat. Es gab also eine ständige Ratskommission, die also für Außenpolitik zuständig war, wo also die Bürgermeister drin saßen und die Oberen der Stadtverwaltung, also die Syndizi. Und es gab also eine Kommission, die alles, was mit Finanzwesen und mit Wirtschaftsaufsicht zu tun hatte. Das war auch eine ständige Kommission unter Leitung der Rentmeister. Sonst wurden eben Kommissionen für besondere Fälle gebildet. Ja, also ich kenne es, ich muss das dazu sagen, ich kenne es erst seit dem 15. Jahrhundert. Il relatore dice che almeno dal 400 in poi il Consiglio di Colombia si serve anche per le per gli affari straordinari di certe commissioni. Ci sono delle commissioni permanenti, come la commissione per la, lui l'ha detto, politica estera, per gli affari esteri, e un'altra commissione per le cose finanziarie e economiche. Queste commissioni chiamano esperti se necessario. E per affari straordinari vengono formate anche delle commissioni ad hoc che lavorano nello stesso modo, cioè con degli esperti chiamati per questa cosa. Volevo dire, sulla domanda relativa al tecnicismo nella politica e nell'amministrazione, secondo me si deve individuare un duplice filone entro il quale si vede la prevalenza di elementi tecnici. Il primo è quello della partecipazione del giurista, che adesso è stato messo in luce, vuoi da Sbriccoli, vuoi anche da Bellomo, in quell'ultimo lavoro su società e istituzioni, la partecipazione del giurista all'attività del comune, ed è questo che si individua nel momento normativo del comune, quando si tratta di redigere gli statuti, quando si tratta di enucleare le norme di comportamento degli organi dirigenti del comune e anche quando si tratta di definire le competenze giurisdizionali. Cioè noi abbiamo già nel momento consolare la scissione del consules de di consules de palazzo dai consules dei comuni, individuando nei consules de palazzo i detentori del potere giurisdizionale che devono essere elementi qualificati nel comune. Il secondo momento è quello del mutamento dal regime consolare al regime podestarile. E allora la scelta del podestà, come ha detto molto bene prima la signorina, la scelta del podestà è fatalmente dominata anche da una certa valutazione di carattere tecnico. A questa scelta del podestà e dei suoi ufficiali, dominata da valutazione di carattere tecnico, corrisponde certo una maggiore diffidenza dell'elemento detentore di un certo potere sulla società locale, e quindi nasce l'istituto del sindacato, che è lo strumento di controllo dell'amministratore da parte di colui che detiene, del gruppo che detiene il potere reale nel comune dal punto di vista sociale. Ora sarebbe interessante vedere se il sindacato italiano ha un corrispondente nel controllo sulle magistrature e sulle amministrazioni di cui si è parlato nella relazione. Questo sarebbe un punto interessante da vedere. Herr Ghisalberti setzt uns immer wieder einerseits in Verlegenheit durch die Präzision seiner Fragen und andererseits hilft er uns eben, indem er uns zur Präzision zwingt. Bei der Frage nach der Verwendung von Technikern oder Fachleuten in der Stadt kommt diese Frage präzisiert folgendermaßen. Ist die Beteiligung von Fachleuten insbesondere bei der Mitwirkung von Juristen an den städtischen Geschäften, Verwaltungsgeschäften zu sehen, wie sie etwa in den italienischen Städten in dem Augenblick notwendig wird, wo die Kommunen Statuten sich geben oder um die Verteilung der Gerichtskompetenzen innerhalb der Stadt oder Ähnliches sich Gedanken machen müssen. Schon in der ältesten Form der italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts, wo die Konsuln regieren, ist beispielsweise sorgfältig geschieden zwischen der Gerichtskompetenz der Consules di Palazzo, also der Placito, und der Consules di Comune. Der Augenblick, wo dann die Podestà in die Stadt geholt wird, ist ein Augenblick, in dem offensichtlich die Bürger den eigenen Regierenden nicht mehr trauen. Sie holen einen Fremden und dann kommt etwas was für das Institut des Podestà außerordentlich wichtig ist, am Ende der Amtszeit der sogenannte Syndacatus, das heißt die Rechnungslegung oder Rechenschaftslegung des Podestà vor einer Kommission der Bürger. Der Podestà erhält sein, verzeihen Sie, dass ich das jetzt etwas ausführe, der Podestà erhält sein vereinbartes Gehalt erst, nachdem festgestellt worden ist, dass er keinen Amtsmissbrauch getrieben hat, für den Schadensersatz von seinem vereinbarten Gehalt abgezogen würde. Die Frage von Herrn Ghisalberti geht nun dahin, ob die in Ihrem Vortrag erwähnte Kontrolle der Regierung, insbesondere durch die 44er, ob die so etwas Ähnliches oder Vergleichbares aufgezeigt hat, dem italienischen Syndikat der Kontrolle des Podestà nach Amtsablauf entsprechen wird. Ja, ich glaube, man kann also die Juristen, die in der Stadt des Spätmittelalters in Deutschland sind, nicht vergleichen mit dem Podestà, wie Sie es gerade geschildert haben. Denn diese Juristen sind und bleiben letztendlich weisungsbefugt den Bürgermeistern und dem Rat. Weisungsgebunden, ja, natürlich. Weisungsgebunden, das heißt, sie sie bekommen einen Vertrag, sie werden, das ist vielleicht, ich kenne einen Fall aus dem 15. Jahrhundert, dass man einen Juristen des Erzbischofs von Trier abwirbt und ihm eine Syndikusstelle in Köln anbietet. Er bekommt einen Jahresvertrag oder einen Mehrjahresvertrag und ein festes Gehalt. Aber er kann also eine Entscheidung nur treffen in Absprache mit dem Rat. Und von daher ist, glaube ich, er ist in jedem Fall dem Rat unterworfen und die Kontrolle der Gemeinde bezieht sich nicht auf die Entscheidungen der Juristen, sondern bezieht sich auf die Entscheidungen des gesamten Rates. Ja. Juristi nella Colonia del 400 sono dipendenti del Consiglio, cioè vengono impiegati con un certo contratto a tempo determinato, un anno, ma dipendono nelle loro decisioni dal Consiglio. Invece quel controllo da parte dei 44 di fronte al Consiglio si riferisce soltanto alla gestione del governo del Consiglio, però non è comparabile col sindacato del Podestà italiano, perché non si può togliere ai consiglieri il salario o qualche cosa del genere. Non è può essere usato come garanzia no. Dell'attività. Grazie. Di togliere i denti, come è capitato al Podestà bolognese. No, è vero, gli hanno strappato i denti. Scusi. Bastava che se lo avessero un po' di pazienza che arriva da loro. Die Stadt Köln, die ursprünglich eine bischöfliche Stadt war, der Bischof verliert seine Gewalt im Jahre 1288, wie dieser Liste zu entnehmen wird. Köln wird damit selbstständig, wir haben schon kurz da außen gesprochen, und wird dann in aller Form 1475 zur Reichsstadt erhoben. Nun, glaube ich, wäre es interessant, etwas zu hören, in welcher Weise hat sich dieses reichsstädtische Moment im Verfassungsleben und auch im Rechtsleben der Stadt ausgewirkt. Was kann man dazu vielleicht noch erfahren? Bitte. La città di Bologna, una città vescovile, perde il vescovo e diventa autonoma nel 1288. Però diventa città imperiale soltanto nel 1475. Quale effetto sulla Costituzione, sulla vita politica e giuridica della città ha avuto questa promozione a città imperiale? In der Zeit von 1288 bis 1475 nahm Köln eine Art Zwitterstellung ein, und zwar deshalb, weil der Erzbischof eigentlich nie auf seine Ansprüche verzichtete, mehrfach auch versuchte, entweder durch Gewalt und List oder durch seine ihm in der Stadt verbliebenen Rechte, vor allem also Gerichtsrechte, dann aber auch durch Prozesse am, an den kaiserlichen Gerichten dieses seinen Einfluss in der Stadt wiederzugewinnen. Der Stadt ist es gelungen, im Laufe der Zeit Privilegien zu bekommen, die also nicht ihre volle Reichsstandschaft, aber doch eine weitgehende Unabhängigkeit bewirkten. Das hat, soviel ich weiß, nicht in dem Sinne zu reichsstädtischem Bewusstsein in dieser Zeit geführt. Jedenfalls nachweisen kann ich es erst eigentlich in dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, inwieweit vorher die Stadt eben sich als, sie hat behauptet, sie wäre Reichsstadt, aber wie weit das jetzt auf reichsstädtisches Bewusstsein zurückzuführen ist, das kann ich dazu nicht sagen. Nur zur Ergänzung, aber es gab ein solches reichsstädtisches Bewusstsein, nur ist es jeweils in der einzelnen Stadt schwer fixierbar. Es gibt also Briefe zwischen den Städten, die also in denen eindeutig steht, wir als Civitatis Imperii, etwas, sie haben sich besonders verbunden gefühlt untereinander, aber das in der Bevölkerungsgruppe jetzt Gruppierung festzustellen, ist ja was anderes. Das habe ich nicht gemeint, sondern hier ging es darum, was man vielleicht noch aufzeigt, auch jetzt in der Zeit nach 1475, ja, wie sich diese Reichsstandschaft, die es ja war, dann im Verfassungsleben der Stadt ausgewirkt hat, die Vertretung der Stadt im Reichstag und so weiter. Also diese Dinge, ich glaube, ja, das gehört zum Verfassungsleben. Und ja. Also die wenn ich das jetzt gleich anschließen darf, die Stadt hatte jedenfalls seit dem Ende des 15. Jahrhunderts sehr gute Beziehungen zum kaiserlichen Hof. Ein Kanzler dieser Hackenei war gegen Ende des 15. Jahrhunderts, war Kölner, hatte ein Haus in Köln. Mehrere Reichstage sind zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Köln abgehalten worden. Köln hat also diese, besonders eben nach 1475, diese Stellung als Reichsstadt auszubauen versucht. Es hat dann in Wien und in Regensburg später ständige Gesandte gehabt, die die Interessen der Stadt vertraten und hat also auch immer wieder, also ich weiß es jetzt aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wenn ein Kaiser gestorben ist oder ein neuer begann hat, sie das jeweils eben als besondere Feierlichkeit empfunden und begangen. Aber es gibt auch keine Änderung in der Stadtverfassung. Es gibt keine Änderung in der Stadtverfassung. Und das ist das, wonach Herr Höhe nämlich gefragt hat. Ja, nicht nur, sondern auch, wenn eine Stadt im Reichstag vertreten ist, es gab dort die Bänke der Reichsstädte, hätte die Möglichkeit bestanden, innerhalb dieser Gruppierung nach dem Ansehen von Köln zu schließen, doch gegen eine Führungsrolle. Ja. Köln war vor Ort der Rheinischen Bank. Ja. Cioè, la città di Colonia, dopo il 1288, cioè l'espulsione del vescovo, rimane in una situazione in un certo senso ambigua, perché l'arcivescovo cerca e tenta in vari modi di rientrare, non soltanto nella città, ma anche nei suoi diritti sopra la città. La città riesce ad ottenere uno o l'altro privilegio che l'aiuta nella sua autonomia reale finché nel 1475 ottiene il privilegio di città imperiale. Come tale? Nell'interno della città non si trova nessun cambiamento della Costituzione, delle istituzioni, eccetera. Però di fronte all'imperatore, la città di Colonia, per il suo peso, gode di una ottima posizione alla corte imperiale e nella dieta, o nelle diete prima, poi nella dieta perpetua, sta al capo o fa capo al banco delle città renane, cioè è la prima delle città renane. Danke. Ja, danke. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die verschiedenen Versuche bzw. zeitweise gelungenen Versuche der Veränderung der Verfassung durch Aufstandsbewegungen, sagen wir mal generell von unten und Beteiligung am Rat und an den Entscheidungsprozessen. Mir fällt ganz einfach von der Chronologie her auf, dass eine Reihe von zeitlichen Parallelen festzustellen ist, zwischen den Ereignissen in Augsburg und den ostschwäbischen Städten und den Kölner Ereignissen, zum Beispiel 1364-70 hier, in Augsburg 1368 die Zunftrevolution, 1396 der Verbundbrief, in Augsburg haben wir 1396-97 Umgeldunruhen, 1480, 81, 82 in Köln, in Augsburg der gestern von mir ganz kurz genannte Versuch der Verfassungsänderung des Ulrich Schwarz, 1512, 13 in den oberschwäbischen Städten eine Reihe von Unruhen, die ebenfalls auf zunächst einmal auf die Umgelderhebung und derartige Probleme zurückgehen. Nun drängt sich mir der Verdacht auf, dass hier nun nicht nur innerstädtische Elemente eine Rolle spielen aus dieser Parallelität heraus, sondern dass hier auch außerstädtische allgemeine Phänomene als Hintergrund für diese Entwicklungen mit zu berücksichtigen wären. Ich vermute, ich kann es noch nicht genau belegen, aber ich vermute, dass beispielsweise für die Unruhen von 1512 in Memmingen, Nördlingen etwa, ein gewisser Einbruch in die Textilkonjunktur eine Rolle spielt. Das ist zunächst nur eine Vermutung. Meine Frage geht nun dahin, gibt es von Ihrem Material hier Hinweise darauf, welche Hintergründe in der innerstädtischen Entwicklung zu diesen Aufstandselementen geführt haben? Dr. Kiesling ribadisce che per quattro delle ribellioni a Colonia, dal 1364 fino al 1513, ci sono analogie o ribellioni analoghe ad Augusta e nelle città della Svevia orientale, che coincidono con una precisione sorprendente, proprio negli anni stessi di questa cosa. E la sua domanda, se ci fossero state non soltanto ragioni interne delle città per questi fenomeni, ma ragioni sopraregionali. Per l'ultimo, la ribellione del 1512-13 a Memmingen, credo, e Nördlingen, lui crede che possa essere una spiegazione, o possa dare una spiegazione, una certa crisi nella produzione tessile. Però chiede domanda al relatore se possa trovare qualche indicazione di, diciamo, ragioni non colonienzi per queste faccende di Colonia che ci ha raccontato. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie gerade darauf hingewiesen haben, denn das ist ein etwas Wunderpunkt. In jeder Stadt werden lokale Gründe angegeben, die zu dieser Unruhe führen. Die Übereinstimmung in den Unruhen ist verblüffend, und zwar gerade die Jahre 1481-82 und die Jahre 1512-13 sind also auch in vielen norddeutschen und weiter östlich liegenden Städten als Unruhejahre belegt. Eine Lösung oder eine Antwort kann man wohl nicht geben. Es stimmt überein, dass 1481-82 allgemein in ganz Deutschland ein Jahr der ganz starken Teuerung war, da eben im Jahr 1480 und 81 eine sehr schlechte Ernte war. Das ist also ein Grund, der vielleicht zu schon latent vorhandene, allgemein vorhandene Spannungen zum Ausbruch gebracht hat. die Unruhe von 1512-13 wird häufig, ich habe das nicht nachgeprüft, in Zusammenhang gebracht mit einer Türkensteuer, die dann wiederum in den einzelnen Städten im gesamten Reich umgelegt wurde und da zu eben erhöhten Belastungen der Bürgerschaft und dadurch zu Unruhen führte. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, aber das ist ein Punkt, der noch untersucht werden muss. Una certa ragione per che tutti gli storici della città parlano di avvenimenti locali è da cercare nelle fonti, perché le fonti contemporanee parlano di cose locali e danno anche motivazioni locali, di carattere locale. Però e prevalentemente per le due ultime, per i due ultimi termini, del 1481-82, in cui si trovano ribellioni anche nelle città tedesche della Germania settentrionale e orientale, e poi per 1512-13 ci sono forse certe ragioni. La prima, l'anno 1481 è caratterizzato da prezzi alti dopo una carestia grave, e forse questo ha fatto una cosa che spiego poi per ambedue. Nell'anno 1512-13 dovrebbe essere stata imposta, lui non se ne è occupato specialmente, un'imposta diretta per il sussidio contro i turchi. Una volta i prezzi alti e i viveri scarsi, l'altra volta l'imposta diretta che veniva distribuita sui cittadini potrebbe aver rafforzato elementi di discordia già preesistenti, così che proprio in questa occasione in vari punti siano scoppiate ribellioni analoghe. Però è un campo che ancora non è stato investigato abbastanza chiaramente. Bitte schön. Im färbungsverpflichtenden chronologischen Übersicht wird unter Line 53 auch ein unterstrichenes Schriftenkolleg genannt. Wenn der zweite Teil des Wortes aufgefallen ist, der so selbstverständlich genannt wird, kann man wirklich sagen, dass hier eine strukturierte Gruppe, und das meint ja doch der Ausdruck Kolleg, vorliegt, also eine, die unter der Leitung eines immer übergeordneten Mannes steht, oder liegt keine vor? Wenn ja, aber wie ist die Ausbildung dieses Kollegiums, dass er nicht eo ipso als vorhanden angenommen werden kann, zu denken? Nel primo anno della cronologia dataci, 1953, c'è menzionato un collegio di scabini. La domanda concerne il carattere di tale collegio, il suo funzionamento, perché un collegio tale nel X secolo sembra un po' strano al dottor Holt che ha posto la domanda. Das Schöffenkolleg ist entstanden daraus, dass also aus der Bürgerschaft, also aus der Spitze der Bürgerschaft, aus den Oberen der Bürgerschaft eben 25 Schöffen als Beisitzer zum erzbischöflichen Gericht gewählt wurden, bestimmt wurden, dass dann dieses Recht, Beisitzer am erzbischöflichen Gericht zu sein, erblich wurde. Das heißt, dass bestimmte, dass 25 Familien, nachher wurden es weniger, das Recht hatten, eben immer den einen Schöffen zu stellen. Und dieses Schöffenkolleg, diese Gruppe von Schöffen, war zunächst dem Burggrafen und dem Stadtvogt, war von ihm abhängig in Gerichtsdingen. später hat es sich davon gelöst, hat einen eigenen quasi Vorsitzenden gewählt und ist als und hat also vor allem dann auch städtische Verwaltungsaufgaben übernommen. Diese, ja, die waren immer bis, die waren, die Schöffen waren bis zuletzt, ja, nominell jedenfalls, auf den Erzbischof vereidigt, waren also, es war fast nachher eine Art Lehen, ja, nee, ist falsch, aber eine gewisse Einnahmequelle, die aus diesem Gericht an bestimmte Familien floss. Le origini degli scabini a Colonia è la nominazione da parte del arcivescovo, è un gruppo di 25 famiglie che ha il diritto di essere, di esercitare la professione di scabini nel giudizio dell'arcivescovo. Poi, in un momento un po' più tardi, tardivo, si scelgono il loro capo e se forse anche non è un collegio nel senso del diritto romano antico, una certa organizzazione, una certa comunità di interessi, specie di interessi finanziari, c'è e perciò si può parlare di un collegio di scambio. Ja, noch weitere Fragen? Dann hören wir auf. Ich bedanke mich ganz herzlich.